Herzen ist sehr groß. Er kämpft gegen die dunkle Brut. In ihm herrscht eine große Wut. Durchschreiten auf Asphalt. Er kennt keine Angst, er kennt die Gewalt. Ein Soldat, er schwarz für die Gerechtigkeit. Stolz bleibt er in alle Ewigkeit. Er steht zu seinem Land, er trägt die Fahne stolz in der Hand. Er gibt niemals auf, denn er ist der Söldner der Nacht. Auf den Straßen herrscht Terror, Gewalt regiert. Manches Kinder durch Drogen sein Leben verliert. Prostitution und Mafia-Gesetze gegen stolze Deutsche geht die Hetze. Dagegen steht er, aufrecht und stolz, kraftvoll und stark wie deutsches Eichenholz. Für Deutschland, da zieht er los, sein Hass ist unendlich groß. Er steht zu seinem Land, er trägt die Fahne stolz in der Hand. Er geht niemals auf. Denn er ist der Söldner der Nacht. Er steht zu seinem Land, bettelt die Fahne stolz in der Hand. Er gibt niemals auf, denn er ist der Söldner der Nacht.